Nie wieder. 1948 war es, als die Weltgemeinschaft die Völkermordkonvention verabschiedete und sich schwor, nie wieder. Die Bilder der Gaskammern, der Leichenberge, noch frisch damals, nie wieder Völkermord. Die Welt glaubte wohl, was sie hoffte. Dann kam der April 1994, es kam Ruanda. Wir haben Flüsse voller Leichen durchwartet, Brücken überquert, an deren Pfeiler sich die Toten stapelten, die Pegel der Sümpfe stiegen durch die aufgequollenen Leiber. Der kanadische Blauhelmkommandant Roméo Dallaire berichtete über das Grauen, das er davor hatte kommen sehen, vor dem er die Vereinten Nationen gewarnt hatte, aber die Weltgemeinschaft, die so tapfer nie wieder geschworen hatte, ließ aus nie wieder ein schon wieder werden, damals. Hutu gegen Tutsi. 8 Tage nach Beginn des Mordens, am 15. April 1994, schätzt das Rote Kreuz, dass 100.000 Menschen abgeschlachtet wurden. Und der UN-Sicherheitsrat beschließt den Abzug der Blauhelme. Nie wieder? 8 Jahre Syrienkrieg, ein Machthaber, der Fassbomben auf sein Volk wirft, Städte aushungert, Menschen vergast. Irgendwann, zum 25. Jahrestag des Syrienkrieges, wird die Weltgemeinschaft vermutlich wieder, nie wieder sagen. 29. April 1994, Ruanda. Seit 22 Tagen hacken die Hutus ein ganzes Volk in Stücke. Die UN schätzen die Zahl der Toten auf 200.000. Nie wieder? Im Jemen kämpfen sie seit 5 Jahren. Kinder verhungern, Schulen und Hospitäler von Saudi-Arabien bombardiert, das Land geht unter. Es ist die größte von Menschen gemachte humanitäre Krise der Welt. In 20 Jahren, zum 25. Jahrestag des Jemenkrieges, wird die Weltgemeinschaft vermutlich wieder, nie wieder sagen. 3. Mai 1994. Die USA schlagen im Sicherheitsrat vor, eine Delegation nach Ruanda zu schicken. Damit würde man Schlagzeilen wie »Die UN sollten sich schämen« verhindern. Sie wollten Schlagzeilen verhindern, einen Völkermord offenbar nicht. Am gleichen Tag schätzt das Rote Kreuz die Zahl der Toten auf 400.000. Nie wieder? Ruanda, sagt der kanadische Premier Trudeau heute, habe gezeigt, wozu Spaltung und Hass führen könne. 2 Tage vorher übrigens hatte US-Präsident Trump gerade wieder über einige illegale Einwanderer gesagt, es seien keine Menschen, es seien Tiere. Die Hutus hatten die Tutsis auch nicht als Menschen betrachtet, sie seien Schlangen, hieß es damals. Tiere. Nie wieder? In Myanmar versucht die Regierung, die Rohingyas auszulöschen. Die UN sprechen von einem Vorgehen aus dem Lehrbuch ethnischer Säuberungen. Der Sicherheitsrat schweigt. Nie wieder Völkermord? Wer 25 Jahre nach Ruanda, wie Myanmar mit China, eine Vetomacht des Sicherheitsrates an seiner Seite weiß, der kann weitermorden. 22. Juni 1994, der Völkermord in Ruanda beendet. Die UN schätzen die Zahl der Toten offiziell auf 800.000. 25 Jahre nach Ruanda sagen sie auf den Gedenkfeiern heute wieder, nie wieder. Der kanadische Blauhelmkommandant Dallaire sagte später, vielleicht wäre es besser gewesen, die ruandischen Berggorillas seien abgeschlachtet worden, dann hätte die Welt früher Hilfe geschickt. Vermutlich hat der Mann auch 25 Jahre später noch immer recht.